Ich eröffne hiermit die bekanntgemachte Versteigerung zweier Ochsen des Bauern Peplo. Gepfändet von Rechts wegen und begründet in der Bekanntmachung. Ist Herr Peplo hier? Herr Peplo! Ist Herr Peplo nicht anwesend? Na schön. Dann schreiten wir zur Versteigerung. Wir beginnen bei 200 Reichsmark pro Tier. Von Ihrer guten Beschaffenheit hat sich jeder der Anwesenden ein Bild machen können. Ich höre Angebote. Ja, wer bietet? Hier wird wohl nichts zu machen sein, Herr Kalübe. Abwarten. Pommersche Bauernschädel, da geht nichts fix. Und warum ist kein einziger Viehhändler da? Haben Sie in der Kneipe ein Telefon gesehen? Ich glaube ja. Wenn sich nichts tut, rufe ich Fleischer Storm an. Ich bitte um Angebote! In Entfernung hinter einer schrottreifen Lokomobile beobachtet Tredub die schläfrige Szenerie. Die zwei Beamten, die Bauern vorm Tisch, die dösenden Ochsen. Und davon, um überhaupt etwas abzuliefern und um zu beweisen, dass er in Gramzow gewesen ist, knipst er das erste Foto. Dann sieht er, wie der ältere Beamte in die Kneipe geht, nach einer Weile zurückkommt und am Tisch seinen Schriftkram zusammenpackt. Fleischer will nicht, windet sich. Oder kauft meine Frau eben woanders. Und der hohe Herr Finanzrat Berg will ein Exempel statuieren gegen passiven Bauernwiderstand. Wir sollen die Ochsen nach Haselhaus treiben zur Verladung nach Stettin. Oh Gott. Ja, schöner Schied, nicht? Also Lust hier. Schon mal so ein Viech am Strick gehabt? Nee, noch nie. Dann lernen Sie wieder was fürs Berufsleben. Den Strick am Handgelenk festbinden. Ich suche uns zwei Knüppel. Wenn er nicht so will, kräftig zwischen die Hörner. Nicht gegen die Flanken. Im Notfall eins auf die Schnauze. Aber das war selten nötig. Tredub knipst das zweite Foto. Darauf wird zu sehen sein, wie zwei Gerichtsvollzieher lebendiges staatliches Eigentum aus dem Dorf Gramzow wegtreiben und die Schar der Bauern hinter ihnen herzieht. Tredub dreht den Film weiter und kommt aus seiner Deckung. Halt mal! Was ist denn? Na, da vorne auf der Straße, sehen Sie nicht? Nö. Ob das ein Zufall ist? Auf der Straße nach Haselhaus kippt ein Fuder Stroh um. Das kann doch passieren, Herr Kalübe. Ja, sehen Sie einen, der wegräumt? Müssen wir ein bisschen wegräumen, macht doch nix. Na los, weiter. Tredub hat das dritte Foto geknipst. Das Ochsengespann hat sich bis auf etwa 5 Meter der Strohbarriere genähert. Da schlagen plötzlich Flammen hoch. Und jetzt geht alles so schnell, dass Tredub am liebsten eine Filmkamera haben möchte und nicht dieses Ding, wo er nach jedem Knipsen auf das rote Fensterchen sehen muss, wo die nächste Bildzahl erscheint. Den Ochsen festhalten! Kiel! Halten Sie das Vieh fest! Kiel! Tredub muss den Film wechseln. Mit dem neuen knipst er 2 Fotos. Da wird ihm der Apparat aus der Hand geschlagen. Vor ihm ein Bauer, hochrotes Gesicht zum 2. Schlag ausholend. Tredub packt den Fotoapparat und rennt zurück ins Dorf, zu seinem Fahrrad. Unterwegs dämmert ihm, dass er vielleicht eben in den Besitz einer Aktie gelangt ist, die im Kurs enorm steigen könnte. Fotografien von einer chaotischen Pfändung mit Bauern, die das Chaos angezettelt haben. Und zur selben Stunde rüstet sich der kleine Zirkus Monte zur ersten Vorstellung. Elvira, die Schlangendame, bügelt die zerknitterte Arbeitskleidung der Schimpansen Coco und Toto. Der Direktor pflückt die schmutzigsten Fellfetzen aus Abdullahs Wüstenpelz. Altholm ist immer eine gute Stadt gewesen.